Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt Fragen, die erschüttern einen bis ins Mark. Vor ein paar Wochen habe ich eine E-Mail bekommen und da fragte mich jemand, sagen Sie mal, ist das Universum eigentlich leer oder wieso ist das da so schwarz zwischen den Galaxien? Im ersten Moment musste ich natürlich lachen, weil natürlich ist es nicht leer, denn man sieht ja, es ist ja offensichtlich was da. Aber dann habe ich mir mal ein bisschen näher drüber nachgedacht und habe ich gemerkt, Donnerwetter. Das Thema ist hervorragend. Sich über das Nichts zu unterhalten, ist außerordentlich wichtig sogar. Die Frage heute ist, ist das Weltall leer? Ja? Jetzt werden Sie wieder sagen, jetzt spinnt er wieder. Ja? Ist das Weltall leer? Nee. Oder? Oder doch? Oder was? Naja, wir sehen ja, wenn wir da oben hingucken, sehen wir ja hier und da offensichtlich ein paar Lichter. Sterne im Wesentlichen. Ne? Wenn wir Glück haben, dann sieht man also direkt über sich schon mal Andromeda. Das ist ja die Nachbargalaxie zur Milchstraße. Die ist aber schon eine Weile weg, also 2,2 Millionen Lichtjahre. Das heißt, das Licht von uns, von ihr bis zu uns hat schon eine ganze Weile hinter sich gebracht, hat also ist vor 2,2 Millionen Jahren losgeschickt worden. Aber was ist denn zwischen diesen Sternen? Ich meine, das scheint ja nichts zu sein. Liegt das nur daran, dass unsere Teleskope nicht empfindlich genug sind, um in dem Raum zwischen den Sternen das Leuchtende zu entdecken? Oder ist da irgendwas grundfaul? Ist das Universum vielleicht wirklich so leer, wie es aussieht? Oder was? Ich will Ihnen schon mal eins verraten. Ihre Existenz, meine Existenz, die Existenz von Lebewesen im Universum überhaupt, hängt davon ab, ob es leer ist oder nicht. Wäre es nicht so leer, wie es ist, dann gäbe es uns nicht. Aber fangen wir von vorne an. Sterne. Ne? Also nächster Stern ist Alpha Centauri mit seinem Begleiter Proxima Centauri, ist also, sagen wir mal, so grob 4 Lichtjahre von uns entfernt. Was ist denn jetzt nun zwischen der Sonne und diesen beiden Sternen da? Nichts. Also quasi nichts, um es mal so zu sagen. Denn wenn man jetzt mal eine Röhre nähme, ne? Von 1 Zentimeter Durchmesser, also ungefähr so viel. Und man würde die jetzt zwischen der Sonne und Alpha Centauri legen, diese Röhre, und würde einfach nur aufsammeln, wie viele Teilchen sind denn da. Dann sind in dieser, und das sind 4 Lichtjahre, nicht? In dieser Röhre, die 4 Lichtjahre lang ist, wären weniger Teilchen drin, in der gesamten, wie gesagt, ne? Als in 1 Kubikzentimeter Luft. Wollte man so viel Material zusammenbringen, wie in 1 Kubikzentimeter Luft drin ist, nämlich 10 hoch 23 Teilchen, dann müsste man gut 5000 Lichtjahre lang diesen Stab machen und alle Atome zusammenzählen, die da drin sind. Ah, das ist ziemlich wenig, also das ist schon quasi nichts. Es wird noch weniger als nichts. Der Raum zwischen den Galaxien, also zum Beispiel zwischen der Milchstraße, sagen wir mal, ich wäre jetzt die Milchstraße und da hinten der Thomas, der wäre jetzt Andromeda. Ne? Der Raum zwischen den Galaxien ist noch dünner. Also da ist noch weniger pro Kubikzentimeter als in dem Raum zwischen den Sternen. Und jetzt will ich Ihnen noch einen erzählen. Wenn man dann noch weiter weggeht, also von den Galaxien ganz weg. Ich meine, Andromeda ist ja quasi, gehört ja quasi zur Familie. Also die Milchstraße und Andromeda, wir bilden ja zusammen die lokale Gruppe. Da gibt es noch ein paar kleine Galaxien dabei. Aber das ist ja quasi also wirklich so ein familiärer Verband von Galaxien. Aber wenn man jetzt mal in den Raum zwischen die lokale Gruppe und den Virgo-Haufen geht, also Virgo ist ein großer Familienverband von Galaxien, dann wird es noch dünner. Die mittlere Dichte im Universum ist 1 Teilchen pro Kubikmeter. Also die Dichte in der Milchstraße ist 1 Teilchen pro Kubikzentimeter. Die mittlere Dichte im Universum ist 1 Teilchen pro Kubikmeter. Das ist 1 Million mal dünner. Ja, du lieber Gott, das ist ja gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Wie konnte denn da überhaupt irgendwas entstehen, wenn das alles so dünn verteilt ist? Das gibt's doch gar nicht. Ne? Also, ist natürlich. Wir müssen zurück. Also, Sie merken schon, ich bewege mich jetzt auch zurück in der Zeit. Wir bewegen uns zurück in der Zeit. In die Zeit, als die Galaxien entstanden. Das ist so grob, sagen wir mal, so 13, 14 Milliarden Jahre her. Damals, Sie erinnern sich, also das Universum expandiert ja. Das heißt, vor 14 Milliarden Jahren war das Universum kleiner. War es natürlich auch dichter. Es war ungefähr 1 Million Mal dichter als heute. Damals entstanden die Galaxien. Warum entstanden sie? Nun, Galaxien und überhaupt große Körper entstehen ja durch ihr eigenes Gewicht. Also das heißt, die Schwerkraft zwingt sie dazu, zusammenzufallen, entgegen der allgemeinen Expansion. Aber die leuchtende Materie reichte gar nicht aus an Masse, um in sich zusammenzufallen. Sondern ich hatte schon eine ganz andere Art von Materie sozusagen Quartier gemacht, nämlich die dunkle Materie. Die dunkle Materie hatte sich schon ein paar hunderttausend Jahre, ein paar Milliarden Jahre, also um genau zu sein, sagen wir mal, lassen Sie mich nicht lügen, 2 Milliarden Jahre vorher bereits in erste Schwerkrafttöpfe hineingesenkt, bildete die sozusagen. Und dann kam die leuchtende Materie 2 Milliarden Jahre später und fiel einfach in diese Töpfe hinein. Fiel hinein, wurde immer dichter und dichter, es entstanden Galaxien und Sterne und so weiter und so weiter. So weit, so gut. Also wir sind schon wieder bei der dunklen Materie. Merken Sie, es ist dieses Kapitulationsthema, was ich immer sage. Das empfinde ich als persönlich, als eine Niederlage, dass wir so wenig über diese Form von Materie wissen, die offensichtlich ja, 30 bis 40 Mal mehr und häufiger ist im Universum als die leuchtende Materie. Wir sind ja quasi nur ein Dreckeffekt. Aber zurück zu der Lehre des Alls. Was da also passiert ist, dass diese Schwerkrafttöpfe die leuchtende Materie quasi angesaugt haben. Das fiel alles in diese Töpfe rein und es bildeten sich die riesigen Galaxien aus. Galaxien, am Anfang waren es kleine Galaxien, die sich bildeten. Die kamen zusammen zu größeren und immer größeren Galaxien, bis zum Beispiel so die Milchstraße bildet und so weiter. Und das ging aber noch weiter, nicht? Also als sich dann Galaxien gebildet haben, dann bildeten sich auf einmal auch noch Haufen von Galaxien, weil nämlich die Schwerkrafttöpfe dieser dunklen Materie offensichtlich viel, viel, viel, viel größer waren als der Schwerkrafttopf einer einzigen Galaxis. Sondern es wurde immer mehr und mehr Material angesammelt. Endlich wurden sogar Galaxien von den Galaxienhaufen selber angezogen. So zum Beispiel der Virgo-Haufen. Der Virgo-Haufen hat, wie soll man das jetzt sagen, der Virgo-Haufen hat der lokalen Gruppe, also der Gruppe um Andromeda an der Milchstraße, ein Schwerkraftangebot gemacht, das sie nicht ablehnen konnten. Also mit anderen Worten, die lokale Gruppe ist auf dem Weg zum Virgo-Haufen. Das heißt also, das Gebiet, wo wir jetzt mit der lokalen Gruppe noch waren, wird sich entleeren. Aber Virgo ist nicht alleine, sondern mit vielen anderen Galaxienhaufen zusammen gibt es Superhaufen. Diese Superhaufen bilden zusammen Super-Duper-Haufen, also gewaltige Anordnung von Galaxienhaufen. Die größte davon ist die große Mauer. Die hat also einen Durchmesser von 1 Milliarde Lichtjahre und ist die größte Struktur im Universum, die wir kennen. Nur solche großen Strukturen brauchen ja lange Zeit, um endlich entstanden zu sein. Wenn Sie also sich vorstellen, wir beginnen mit kleinen Galaxien, dann werden immer größere, dann haben Sie die Haufen entstanden. Die Haufen kann man gut verstehen heute. Wenn das Universum 15 Milliarden Jahre alt ist, dann würden jetzt also die Haufen entstanden sein. Ja? Aber wie kommen denn solche riesigen Gebilde zustande, wenn die auch unter ihrer eigenen Schwerkraft praktisch zusammengebrochen sind? Also, Sie merken schon, mir schlägt die Stimme über, denn das versteht man nicht. Man versteht nicht, woher so eine Riesenstruktur kommt. Ja, das wird aber noch schlimmer. Wie soll ich Ihnen das jetzt klar machen? Als man Galaxien zählte am Himmel, stellte man fest, die Galaxien und die Galaxienhaufen, die sind gar nicht gleich verteilt am Himmel. Sondern die sind natürlich in Haufen, das habe ich ja schon gesagt. Und die Haufen sind in Superhaufen. Und die Superhaufen sind in Super-Duper-Haufen. Aber die Struktur dieser riesengroßen, gravitativ gebundenen Systeme, also der durch die Schwerkraft gebundenen Systeme, die liegen an den Rändern von riesengroßen Leerräumen. Ha! Also, es sieht so aus, wenn man im Universum draußen sich die Galaxien anschaut, als ob das Ganze wie eine Honigwabe aussieht. An den Wabenrändern, die Galaxienhaufen und Superhaufen. Und dazwischen? Nichts. Gar nichts. Sie können hingucken, so lange wie Sie wollen, Sie finden nichts. Überhaupt nichts. Also die Frage nach der Leere im Weltall scheint hier von ganz grundsätzlicher Bedeutung zu sein. Denn wenn wir wissen wollen, wie Struktur im Weltall entstanden ist, dann müssen wir natürlich auch wissen, wie 90% des Universums es geschafft haben, leer zu bleiben. Oder ist da noch was drin? Nun, einige Kollegen haben natürlich gesagt, ja, da könnte aber doch noch was sein. Das Gas könnte ja so dünn verteilt sein, dass es nicht leuchtet und dass wir es nicht genügend, also dass es so wenig leuchtet, dass unsere Teleskope es einfach nicht richtig empfangen können, das Licht. Moment. Machen wir einen Versuch. Vielleicht gibt es ja noch Quellen hinter diesen sogenannten Voids, also den Gebieten, die leer sind. Da müsste ja das Licht durch dieses Gas durch, was da in den Voids ist. Und das Gas würde das Licht der Quasare zum Beispiel, die ganz, ganz, ganz früh entstanden sind, dieses Licht würde das Gas teilweise absorbieren. Man würde also Absorptionslinien sehen. Was hat man gefunden? Nichts. Nichts. Hier und da hat man schon mal in einem Void so eine kleine Zwerggalaxie entdeckt, aber ganz allein auf weiter Flur sozusagen. Ansonsten sind die Dinger leer. Ja, wo bitteschön kommen die denn her? Ja, also jetzt hat man mal endlich verstanden, ich meine, das war ja ein harter Kampf, dass es Gebilde gibt, die entgegen der allgemeinen Expansion des Universums in sich zusammenfallen. Nicht? Galaxien, das war ja schon schwer genug, diese Überdichten zu erzeugen. Jetzt auf einmal muss eine Theorie auch noch erklären, neben diesen Gebilden, die zusammenfallen, woher 90% des Volumens im Universum es schaffen, leer zu bleiben. Ja, meine Güte, ne? Das erste spekulative Theorie war ganz einfach. Hat man gesagt, naja, früher die Sterne, die ersten Sterne, die bestanden ja quasi nur aus Helium und Wasserstoff. Wir hatten ja nichts anderes früher, wie das so schön heißt, wir hatten früher nichts anderes, also in dem Fall hatten wir wirklich nichts anderes. Und die ersten Sterne, die entstanden, könnten riesengroße Sterne gewesen, also 1000 Sonnenmassen. Also unsere Sonne hat naturgemäß eine Sonnenmasse, lebt 10 Milliarden Jahre, habe ich Ihnen ja schon mal erzählt bei Gelegenheit, dass Sterne, die besonders groß sind, da ist der Druck auf den Fusionsreaktor besonders stark, das heißt, die Fusionsreaktionen sind sehr, sehr schnell und ein Stern mit 1000 Sonnenmassen, der lebt kaum eine Million Jahre und dann fliegt er auseinander und schmeißt seine Elemente ins Universum, aber dabei gibt es ja Druckwellen und so dachte man, die erste, also wirklich sehr spekulative Theorie, war, dass also im ganz frühen Universum diese Blasen durch Sternexplosionen entstanden sind. Fürchterliche Sterne, also gigantisch, megatombisch, also ungeheure Sternexplosion. Hat sich aber herausgestellt, dass die Energie dieser Sternexplosion nicht ausreicht, um jetzt so viel Materie zusammenzuschaufeln, dass dass Galaxienentstehung dadurch sozusagen angeregt werden kann. Nichts davon. Heutzutage ist die Frage der großräumigen Strukturen, dazu gehören die Galaxien um diese Leerräume herum, eine der zentralen Fragen der theoretischen Astrophysik. Naja, wie geht man so ein Problem an? Man versucht es im Computer zu simulieren, es gibt da auch einige erste Ansätze, aber im Grunde genommen, letztlich muss ich sagen, sind wir heute bei noch keiner vernünftigen Erklärung für die Leere des Universums angekommen. Aber jetzt will ich natürlich das Rätsel noch auflösen, was hat denn diese Leere mit uns zu tun? So, also. Lebewesen sind Wesen, die aus schweren Elementen bestehen. Schwere Elemente heißt alles, was jenseits von Helium ist. Ne? Kohlenstoff, Stickstoff und so weiter, ne? Sauerstoff ein bisschen, Phosphor und so weiter, Fluor für die Zähne, Jod für die Jod-S11-Körnchen und sowas. Diese schweren Elemente entstehen aber in Sternen. Wir haben es mit einem expandierenden Universum zu tun. Ein Universum, in dem Lebewesen entstehen sollen, sagen wir mal einen Moment, muss also erstmal ein genügendes hohes Alter erreicht haben, damit genügend viele schwere Elemente entstanden sein können, damit um die neue Sternengeneration herum Planeten entstehen können. Und man kann dann ausrechnen, wie alt muss ein Universum sein, damit es wenigstens an einer oder der anderen Stelle zu Lebewesen gekommen ist. Wenn wir heute Planeten um andere Sterne herum finden, dann sind die sehr metallreich. Für einen Astronomen ist ja alles jenseits von Helium und Metall, also auch Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff. Und dann stellt man fest, wenn man das ausrechnet, das Universum muss ein Mindestalter von 10 bis 12 Milliarden Jahren haben, bevor es überhaupt genügend schwere Elemente gibt, damit Leben irgendwo entstehen kann. Also mit anderen Worten, das Universum ist heute so leer, weil wir da sind. Oder wir sind da, weil das Universum so leer ist. Nicht? Dann können Sie mal sehen, wie man also über das Nichts eine Viertelstunde anfüllt, aber letztlich ist die Frage nach der Leere im Universum eine ausgesprochen komplizierte Angelegenheit. Und da fällt mir wieder Goethe ein, der mal gesagt hat, Mikroskope und Fernrohre verwirren nur den reinen Geist.